So, im Namen Allahs, des Erbarmens, des Barmherzigen, als erstens möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns so sehr, dass wir diese Gesichter gesehen haben in Al-Nur-Moschee. Wir freuen uns, und das ist eine sehr große Freude, dass wir an diesem Tag miteinander sitzen, miteinander reden, näher zueinander kommen, einander kennen. Und das ist eine sehr schöne Sache, die wir zurzeit sehr, sehr brauchen. Besonders in dieser harten Zeit für die Muslime. Die Zeit, wo der Islam überall in Medien, Zeitungen angegriffen wird und wo das Bild des Islams schlecht gezeigt wird. Deswegen finde ich das sehr schön von Ihnen, dass Sie die Zeit genommen haben und uns besuchen, dass Sie von uns auch hören. Und das ist die volle und richtige Gerechtigkeit, dass man auch von der anderen Seite auch hört. Bevor ich anfange, und bevor wir unsere Veranstaltung anfangen, das Beste, womit man den Tag öffnet, ist der Koran. Und genießen Sie diese Zeit, dass Sie unter uns sind. Der Koran, ich werde das auf Arabisch lesen, wie es auch herabgesandt wurde. Und der Sheikh Khalid liest uns von seiner schönen Übersetzung des Korans. Aber dafür möchte ich ein paar Hinweise geben. Und zwar, der Koran ist auf Arabisch herabgesandt. Und mit keiner anderen Sprache. Nur auf Arabisch. Und von der Weisheit Gottes hat er das nur mit einer Sprache herabgesandt. Und so fragen wir uns, wenn der Koran mit vielen Sprachen herabgesandt wurde, auf Französisch, auf Deutsch, auf Englisch, auf Polnisch, auf Arabisch, dann kommen zu uns morgen die Franzosen und sagen uns, wartet mal, diese Verse verstehe ich anders. Die Araber sagen, wartet mal, wir verstehen das auch ganz anders. Und dann kommen die Meinungsverschiedenheit. Und kommt jeder, will etwas und jeder will ein Gesetz und versteht ein Gesetz, wie er will. Allah Ta'ala, Allah auf Arabisch, das heißt Gott. In arabischer Sprache sagen wir Allah. Das ist auch, das gilt auch bei den Christen in arabischen Ländern. Wenn sie auch Gott beten, sie sagen auch Allah. Also Allah heißt Gott. Allah hat uns diesen Koran herabgesandt mit dieser Sprache, die er ausgewählt hat, damit wir einig bleiben. Damit wir eine einzige Quelle haben. Und der Koran kann nicht wörtlich übersetzt werden. Nur der Sinn kann übersetzt werden. Weil die Sprache des Korans so hoch war. Auch für die Dichter damals. Es war sehr, sehr hoch für sie und zu wundern. Und das ist ein Wunder des Korans. Dazu kommen wir in unserem Vortrag heute. Noch etwas dazu. Der Koran, die Übertragung des Korans, möchte ich dazu was sagen. Der Koran wurde zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt von Allah, von dem Schöpfer, durch Gabriel, der Engel Gabriel. Und er hat die Worte von Allah Ta'ala genommen und er hat das den Menschen beigebracht. Und die Menschen damals in Muhammads Zeit, sallallahu alaihi wasallam, sie haben den Koran auswendig gelernt. Die meisten von den Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben den Koran auswendig gelernt. Wie es heutzutage auch der Fall ist bei verschiedenen islamischen Ländern. Man sieht heutzutage zum Beispiel einen Türker, der kein Arabisch kennt, der nicht Arabisch spricht. Der liest den Koran ohne zu gucken, von Anfang bis Ende, er hat damit kein Problem. Wenn er fertig ist, dann fragst du ihn auf Arabisch, wie heißt du? Dann sagt er, was hat er gesagt? Er versteht kein Arabisch. Was hat er gesagt? Und trotzdem hat von seiner Wunder von Allah Ta'ala, dass er diesen Koran leicht für die Zunge gemacht hat. Deswegen sehen wir in islamischen Ländern viele Leute, sogar die Kinder, bis sie 10 Jahre, wenn sie 10 Jahre alt sind, 7 Jahre alt sind, und sie haben den Koran auswendig gelernt. Dazu wurde der Koran in Muhammads Zeit auch geschrieben. Und in Uthmans Zeit wurden 5 Korans geschrieben und in allen Ländern verteilt, in 5 Ländern verteilt. Ja? Und dieser Koran, nach 300, 200, 500 bis heute, nach dieser Zeit haben wir in Australien geguckt. Lies mal euren Koran. Dann lesen sie. Und dann haben wir in Deutschland den Koran auch gelesen. Dann haben wir das Gleiche gefunden. Kein einziges Buchstabe fehlt. Kein Wort fehlt. Und das ist eine unmögliche Strecke, wo es Verfälschungen stattfinden können. Also der Koran wurde von mehreren tausenden Menschen übertragen und dazu geschrieben und zu uns kam der Koran. Und ich möchte eigentlich nicht viel darüber reden, nur das war nur eine Einleitung. Wir werden jetzt Gottes Worte, wie die Muslime glauben, dass das von Allah, er hat damit gesprochen, er hat diese Sprache gesprochen zu uns. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Gott hat die Menschen erschaffen und von seiner Gerechtigkeit erlässt sie nicht so. Er hat Propheten geschickt und er hat seine Schrift gegeben, dass er den Menschen den Weg zeigt und die Wahrheit zeigt. Also, das sind die Worte von Allah Ta'ala. Und ich bitte Sie, dass wir zusammen das hören, dass wir verstehen, was Gott zu den Menschen gesagt hat, weil der Islam und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde für die ganze Menschheit gesendet. Allah Ta'ala sagt in dem Koran, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wir haben dich zu den ganzen Welten als Barmherzigkeit geschickt. Ich fange, inshallah, ein Kapitel, das ist Nummer 6. Und ich fange von dem Vers Nummer 115. Ich lese auf Arabisch und dann liest uns der Sheikh die sinngemäße Übersetzung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم Vollendet sind die Worte deines Herrn. In Wahrheit und Gerechtigkeit vollendet. Und niemand ist, der seine Worte je vermag zu ändern. Der Hörende und Wissende, das ist er wahrlich. Und wolltest du wahrhaftig auch der Leute Mehrheit hören und ihr folgen, so würden sie dich weit vom Weg Allahs in klaren Irrtum führen. Denn Vermutung ist es meist nur, der sie folgen. Und folglich sind es auch nur Lügen, die sie da verbreiten. Dein Herr weiß ja am besten um all jene, die von seinem Wege weichen, und wahrlich weiß er auch am besten um all jene, die recht geleitet und in seinem Lichte schreiten. Allein nur Speisen, über die der Name von Allah gesprochen wurde, sollt ihr zu euch nehmen, wenn ihr nur wahrhaft glaubt an seine Worte und Gebote. Was habt ihr denn, dass ihr von dem nicht essen mögt, worüber doch der Name von Allah gesprochen wurde? Hat Allah euch denn die Speisen nicht genau erklärt, die er verboten? Außer dass die Not euch dazu zwinge und ihr notgedrungen davon esst? Viele führen in ihrem Unverstand und ohne wahres Wissen andere Menschen in die Irre, mit dem, was sie sich selbst erfunden haben. Doch wahrlich weiß dein Herr ja um all jene, die so unbekümmert, sorglos unsere Regeln überschreiten. Steht ab von aller Sünde und den Unrechtstaten, sichtbar seien sie oder auch verborgen. Wer Sünde sich gewinnt, dem wird gewisslich auch vergolten werden, was immer sie an Übel hier begangen haben. Esst nicht von dem, worüber nicht der Name von Allah gesprochen wurde, denn Frevel wäre dies und wahrlich ungehorsam. Die Verführer jedoch, die Schäpane von den Menschen, sie geben ihren Freunden ein, dass diese mit euch drüber streiten sollen. Doch würdet ihr dann in der Tat auf diese hören und ihnen folgen, so würdet ihr gleich ihnen sein und so den Beigesellern zugehören. Sagt, sind sie denn wohl gleich einer, der in diesem Leben schon den Toten zugehörte, und den wir wieder auferweckten, dann zu neuem Leben durch reinen, wahren Glauben neu geboren, und den wir dann erleuchtet haben und der dann rechtgeleitet unter allen Menschen schreiten, ist dieser wohl gleich einem, der da blind und ganz verblendet in Finsternis auf seinem Wege stolpert und dem Dunkel kann er nicht entweichen. Und solcherweise blenden wir die Leugner und lassen ihnen wohlgetan und schön erscheinen und geboten, was sie an Freveln tun und Übeltaten. Den Helfern des Scheitans und seinen Handlangern und Schergen, die dem Unrecht folgen, bestimmten wir an jedem Ort für sie auch führend Köpfe, die sie leiten, dass sie Übel darin planen und es immer weiter treiben mögen. Doch am Ende sind sie selbst es, gegen die sie all ihr Unheil planen und das Übel treiben, alleinig sie gewahren es nicht. Und wenn ein Zeichen von Allah wie der Koran zu ihnen kommt, dann sagen sie, wir werden niemals glauben, bis dass wir Wunderzeichen vor uns sehen, der Art, wie sie Allahs Propheten ja zuvor schon mitgegeben wurden. Allah weiß wahrlich ja am besten, wem er seine Botschaft anvertraut. Und jene, die sich jetzt dem Stolze überheben, sie werden einst Erniedrigung und heftig Strafe bei Allah erfahren für das, was sie an Ränken jetzt hier treiben. Und wen Allah will rechtens führen, dem weitet er auch seine Brust für den Islam. Und wen er irreleiten will, dem drückt er sie ganz eng zusammen, dass er vermeint, es presse ihn nach oben, als würd er auf zum Himmel steigen. So häuft Allah denn mehr und mehr an Unreinheit auf alle jene, die hier verstockt nicht glauben wollen. Dies hier ist der Weg ja deines Herrn, ein gerader Weg, so wie wir ihn gegeben. Klar und deutlich brachten wir die Zeichen für alle, die Allahs gedenken und die sich mahnen lassen mögen. Für diese ist er eine Stätte ewigen Friedens und dauernder Glückseligkeit bei ihrem Herrn schon vorbereitet. Und Freund und Schützer wird er ihnen sein, für was sie hier an Gutem taten. Alhamdulillah, Allah sei Dank und gepriesen sei Allah Ta'ala, der mit seinen Worten seine Wunder gezeigt hat. Die Worte, die uns tief im Herzen berühren, diese Worte, die nicht von Menschen sind, nicht von einem Mensch, von Allah Ta'ala, der die Menschen erschaffen hat. Ich brauche noch den Sheikh für meinen Vortrag, weil ich ihn in meinem Vortrag für zwei Kapitel, zwei Suren brauche, und zwar das ist Surat Nuh über Nuh und Surat Maria. So, Allah Ta'ala hat uns den Koran herabgesandt, hat zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Koran offenbart, genauso wie er allen Propheten den Schritt gegeben hat. Unser Thema heute ist, warum Islam? Und ich möchte eine kleine Einführung zu diesem Thema machen. Warum Islam? Eine Frage, die jeder fragen muss. Auch die Muslime. Auch die Muslime. Sie müssen sich fragen, warum Islam? Wir müssen den Islam aus Überzeugung nehmen. Und auch für die Nicht-Muslimen, die vielleicht von Islam interessiert sind, warum Islam? Und wir sind in Al-Nur-Moschee und ich versuche, das, was ich kann und das, was ich weiß und das, was Allah mir von Wissen gegeben hat, zu erklären. Als erstes möchte ich darüber sprechen, über die Bedeutung des Wortes Islam. Islam hat zwei Bedeutungen, eine allgemeine Bedeutung und eine spezielle Bedeutung. Die spezielle Bedeutung ist die Religion die Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen gegeben hat. Die letzte Religion Allahs, die heißt Islam. Die allgemeine Bedeutung des Wortes Islam, Islam in arabischer Sprache heißt Unterwerfung, Ergebung unter den Willen von dem Schöpfer. Volle Unterwerfung und volle Ergebung. Wir ergeben uns unter seinem Willen. Wir leben danach, was er uns gesagt hat. Das heißt richtig Islam. Sich unterwerfen, sich ergeben vor Allah Ta'ala. Der Islam, und damit werde ich vielen Leuten vielleicht wundern, der Islam ist die Religion aller Propheten. Ja, Abraham war Muslim, Jesus war Muslim, Moses war Muslim. Die Religion aller Propheten, von Adam bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist der Islam. Aber nicht der Islam die spezielle Bedeutung, sondern die allgemeine Bedeutung. Allah hat Adam geschickt, hat Noah geschickt, hat Abraham geschickt. Alle Völker haben diesen Gefährten verleugnet und sie haben die Wahrheit verleugnet. Und was war ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe war, dass sie den Menschen sagen, ihr sollt nur Allah allein dienen. Nur Allah. Kein anderer, kein Teilhaber in ihm stellen. Das ist erstens. Und ihr sollt eure Willen unter dem Willen von Allah Ta'ala machen. Das war die Botschaft aller Propheten. Wir haben eine Verse in dem Koran, die das Gleiche sagt. Und das ist in der vierte Kapitel, Vers 163 bis 170. Allah Ta'ala sagt, was sinngemäß heißt. Wahrlich, wir haben dir offenbart, dir Muhammad, wahrlich, wir haben dir offenbart, wie wir Noah und den Propheten nach ihm offenbart haben. Und wir offenbarten Abraham, Ismail, Isaac, Jakob, den Stämmen Israels, Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo. Und sie haben David ein Sabur gegeben. Sabur ist die Schrift, die David bekommen hat. Genauso der Koran heißt Koran, Sabur und Bibel und Torat. Es sind Gesandte, von denen wir dir bereits berichtet haben, und Gesandte, von denen wir dir nicht bereits berichtet haben. Und Allah hat mit Moses wirklich gesprochen. Es sind Gesandte, Überbringer froher Botschaften und Warner, so dass die Menschen nach dem Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allah haben. Und Allah ist allmächtig, allweise. Also, Allah Ta'ala hat allen Propheten mit dieser Botschaft geschickt. Und diese Botschaft, dass die Menschen lehren, dient Allah, der euch erschaffen hat, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, der die Tiere und die Meere und die Planeten erschaffen hat. Guckt die Zeichen von Allah Ta'ala. Und das war ihre Aufgabe. Genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jeder Prophet wurde von seinem Volk beschimpft, wurde von seinem Volk verleugnet, wurde von seinem Volk sogar geschlagen. Und dazu kommen wir auch. Genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er auch in Mekka gelitten hat. Der Islam, das Wort Islam, kam im Koran mehrere Male. Und die Male, wo, also die Fälle, wo der Islam unsere Religion heißen soll, das ist zum Beispiel die in Kapitel 3, Verse Nummer 19 bis 20. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneins, als das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Und wer die Zeichen Allahs verleugnet, siehe, Allah ist schnell im Rechnen. Und wenn sie mit dir streiten, so sprich, ich habe mich ganz und gar Allah ergeben. Und ebenso wie wer mir nachfolgt. Und sprich zu jenen, denen die Schrift gegeben wurde, und zu den Unbelehrten, werdet ihr Muslime? Und wenn sie Muslime werden, sind sie recht geleitet. Kehren sie sich jedoch ab so obliegt dir nur die Verkündigung und Allah durchschaut die Diener. Also Allah Ta'ala hat seinem Prophet das Gleiche gesagt. Du sollst den Menschen, auch diejenigen, die die Schritte bekommen haben, das sind die Juden und die Christen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in Mekka, in Medina mit den Juden und Christen auch über Islam gesprochen und dass sie an Allah glauben. Und in einer anderen Verse hieß es, und wer eine andere Religion als den Islam begeht, nimmer soll sie von ihm angenommen werden und im Jenseits wird er unter Verlierern sein. Es macht Angst. Es macht Angst. Der Islam, die letzte Religion Allahs, dieselbe Botschaft, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt hat, hat auch Nuh alaihi salam und haben alle anderen Propheten. Und es steht in Aya, wo Allah Ta'ala sagt, das ist in Kapitel 21, die Verse 25 bis 26. Und wir schickten keinen Gesandten vor dir, den wir nicht offenbart haben. Es ist kein Gott außer mir. Darum dient nur mir. Und sie sagen, der Allerbarmer hat sich einen Sohn genommen. Gepriesen sei er. Nein, aber sie sind nur geehrte Diener. Sie kommen ihm beim Sprechen nicht zuvor und sie handeln nur nach seinem Befehl. Ja, auch Jesus. So sind die Islam, auch Jesus. Jesus ist ein Diener Gottes, aber geehrte Diener, wie Allah Ta'ala gesagt hat. Ausgewählte Diener, sie nicht wie wir. Das sind tugendhafte Menschen, die Allah ausgewählt hat für diese Botschaft. Und ich habe ein paar Verse von der Bibel aufgesucht, die das Gleiche sagen, die gleiche Botschaft sagen. Und wir glauben daran fest, dass der Bibel verfälscht wurde, aber es gibt Sachen, die nicht verfälscht wurden. Und ich lese Ihnen, was in der Bibel darüber steht. Zum Beispiel in Lukas, in der Bibel von Lukas, Kapitel 4, Verse 8, steht. Und das müssen wir hören. Und es passt genau zu unserem Thema. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und ihm allein dienen. Wir wollen keine Widersprüche hören. Und ihm allein dienen. Du sollst deinen Gott allein dienen. Und das ist die volle Unterwerfung vor Allah Ta'ala. Es steht in Bibel Johannes, im 5. Kapitel, 30. Verse, wo Jesus sagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist Gericht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das sind die Zeichen. Und das sind die Versen von der Bibel. Es steht auch im Koran, eine Verse, die Muslime täglich 17 Mal täglich lesen, bei dem Gebet. Sie sagen in diesem Gebet, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Und das ist die Botschaft des Islams. Jeder Prophet vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Wunder gehabt. Und die Wunder sind dafür gedacht, dass sie den Menschen beweisen, dass sie nicht Lügner sind. Und was sind Wunder? Das sind außergewöhnliche und gegen Natur gesetzte Wunder, die den Menschen zeigen, dass das unmöglich, dass das von einem Mensch kommt. Das sind die Wunder. Und wir kommen dazu, was die Wunder zum Beispiel von Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Allah Ta'ala sagt ihn auch in einer anderen Verse, in Kapitel 16, Nummer 36, und in jenem Volk erweckten wir einen Gesandten, der da predigte, dient Allah und meidet die Götzen. Und er sagt zu den Muslimen auch, damit wir uns auch nicht irren, damit wir nicht dieselbe Strecke nehmen, wie die Christen und wie die Juden und wie die Leute von der Schrift, er sagt uns, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Und Muhammad ist nur ein Gesandter. Schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Er ist genauso wie seine Brüder, wie Abraham und Jesus und Moses. Und deswegen am Anfang hatte ich gesagt, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass Allah uns einen Gesandten schickt oder ein Buch schickt, weil von seiner Gerechtigkeit, er lässt uns nicht in der Irre. Er lässt uns nicht so, dass wir die Wahrheit nicht wissen und dass wir ihn nicht kennen. Allah sagt im Koran, im 10. Kapitel, die Verse Nummer 2, scheint es den Menschen so verwunderlich, dass wir einem Manne aus ihrer Mitte eingegeben haben? Warne die Menschen und verkünde die frohe Botschaft denjenigen, die da glauben, einen wirklichen Rang bei ihren Herrn inne zu haben. Die Ungläubigen sagen, wahrlich, das ist ein offenkundiger Zauberer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde so beschimpft. Von seinen Leuten, von seinem Stamm. Er kam, nachdem er 40 Jahre alt war. Seine Zeit und die Araber an der Zeit bezeugen das, dass Muhammad die beste Eigenschaften besessen hat. Dass Muhammad niemals gelogen hat. Dass Muhammad der Ähnliche war. Sie haben ihn sogar so genannt. Wenn sie ihn rufen, sie sagen ihm nicht Muhammad, oh der Ähnliche. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka. So geehrt. Und wenn es Streit zwischen Menschen gibt, dann kehren sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er ihnen, zwischen ihnen richtet. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der die gute Eigenschaften besitzt, der niemals gelogen hat. Und was haben sie ihm gesagt? Du bist ein Leugner. Du bist ein Zauberer. Du bist ein Verrückter. Du erzählst uns die Märchen von den damaligen Zeiten. Und so viele. Allah Ta'ala sagt ihm, sei geduldig. Das war immer so. Wenn Allah Ta'ala einen Prophet schickt, gab es immer Verleugner. Und die waren sogar mehr. Muhammad Sassim hat mit ein paar Leuten angefangen. Sie gehen in einem Haus geheim. Jahrelang. Und sie dienen Allah Ta'ala, bis die Zeit kam, wo die Stärke kam. Wir haben die Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war einmal in Taif. Das ist eine Stadt neben Mekka. Und er ging dort, damit er mit den Leuten spricht und den Islam kündigt. Und dann, was haben sie ihm gemacht? Sie haben die Kinder gesammelt und die Verrückten gesammelt und sie haben ihnen Steine gegeben. Und dann haben sie gesagt, schlagt ihn. Und die Kinder folgen ihm und schlagen ihn mit den Verrückten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geblutet an dem Tag. In seinem Fuß. Und er hatte einen Bruch gehabt. Und er hat gelitten. Und er hat gesagt, er ist in einen Berg gegangen. O Allah, wem lässt du mich? Zu wem? Zu den Ungerechten? O Allah, ich will deine Barmherzigkeit. Ich will deinen Sieg, deine Hilfe. O Allah, erbarme diesen Menschen. Und dann kam der Engel, nach unserer Überlieferung, kam der Engel, der dafür verantwortlich ist, für die Gebirge verantwortlich. Er sagte ihm, O Muhammad, willst du, dass ich den Akhshabain auf dich klappe? Die Akhshabain waren zwei Gebirge, die um den Taif, um diese Stadt sind. Er hat ihm gesagt, willst du, dass ich den Akhshabain auf dich klappe, dass sie alle zerstört werden? So mit seiner Barmherzigkeit sagt, nein. Ich hoffe und ich wünsche von Allah, dass er von seinen Stämmen guten Diener rausgibt. Dass ihre Kinder Allah Ta'ala allein dienen. Und so war mit Nuh a.s. Und wir wollten auch hören, wie sie auch Nuh behandelt haben. Und jetzt kann uns der Sheikh der Surat Nuh, dieser Kapitel heißt auch Nuh, wie die Menschen ihn behandelt haben. Wir hören inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sandten Noah hin zu seinem Volke. Warn dein Volk, bevor sie wehe Strafe hier von uns erfahren. Er rief, mein Volk, so hört, Als Mana bin ich euch gesandt, klare Warnung euch zu geben, dass ihr allein Allah verehrt und ihn nur ruft und ihn allein nur fürchtet mit wahrer Gottesfurcht im Herzen. So hört auf mich und steht mir nicht entgegen. Allah wird eure Sünden euch vergeben und euch Aufschub bis zu der euch festgesetzten Zeit gewähren. Denn wenn die von Allah gesetzte Zeit sich hier erfüllt, dann wird sie auch nicht weiter aufgeschoben werden, wenn ihr nur wissen würdet. Er rief da seinen Herrn: Mein Herr, mein Volk, das habe ich nächtens und am Tag gerufen, jedoch je mehr ich rief, umso verstockter wurden sie und umso weniger wollten sie mich hören. So oft ich sie auch rief zu glauben, auf dass du ihnen ihre Sünden all vergeben mögest, stopften sie sich ihre Finger in die Ohren und ihre Roben zogen sie sich über ihre Köpfe, dass sie nichts hören und nichts sehen mögen. Und noch verstockter fuhren sie fort, dem Irrtum nachzufolgen. Und nur noch blinder haben sie ihr Haupt in dünkelhaftem Stolz erhoben. Mal hab ich öffentlich mit lauter Stimme sie gerufen, dann wieder nur von Mann zu Mann, sei es offen und vor allen Leuten oder im Geheimen. Ich mahnte sie, so bittet euren Herrn doch um Vergebung eurer Sünden, erwartet ja darauf, euch zu vergeben. Er wird vom Himmel seinen Segen und sein Großerbarmen auf euch niederschicken in reichem Maß und unerschöpflich strömen. Er wird euch die Vermögen, die ihr habt, noch vielfach mehren und Kinder euch in großer Zahl gewähren, und Gärten wird er euch dann schenken und Ströme reich an Wasser euch auch geben. Was ist mit euch, dass ihr Allah nicht fürchten mögt, dass ihr nicht mögt, ihn seiner Macht und Herrlichkeit entsprechend zu verehren? Wo es Allah doch war, der euch erschuf in mehreren Stufen. Seid ihr zu blind denn, um zu sehen, wie Allah die sieben Himmel schuf dort oben und dann sie aufeinander türmte in gewaltig herrlich Domen? Und den Mond hat er darein gesetzt als Leuchte und ebenso die Sonne euch ein strahlend wärmend Licht zu geben. Von Erde brachte euch Allah hervor, und zurück zur Erde lässt er euch auch wieder kehren, und aus der Erde wird er euch auch wieder auferstehen lassen. Die Erde hat Allah für euch hier ausgebreitet, gleich einem Teppich, flach gelegen, auf das ihr auf ihr reisen mögt, auf weiten und bequemen Wegen. Und Noah rief: Mein Herr, sie haben mir die Stirn geboten und handeln mir entgegen, und folgen lieber einem, dessen Kinder Segen und Vermögen ihm Strafe nur noch mehren. Und gewaltig Pläne haben sie geschmiedet und üble Ränke gegen mich getrieben. Und ihre Scheche drohten: Gebt eure Schutzpatrone doch nicht auf. Weh euch, wenn ihr den Wad und den Zua und den Jarus und den Ja'uk und gar den Nasr fahren lasst. Allein und ohne einen Schutz steht ihr dem Schicksal dann entgegen. Wie viele haben sie schon irregeführt mit solchen Reden. O Herr, so lass die Beigeseller nur immer tiefer in den Irrtum schreiten, den sie in ihrem Wahn auch noch für wahren Glauben halten. Und ihrer Sünden und der schweren Frevel wegen sind sie von den Fluten dann verschlungen worden und ins Feuer wurden sie gestoßen. Und niemanden, den konnten sie da finden, außer nur allein Allah, der ihnen hätte Hilfe geben können. Und Noah rief: Mein Herr, lass keinen einzigen Beigeseller mehr verbleiben hier auf Erden, denn solltest du auch einen nur verschonen, so wird er deine Knechte doch bloß wiederum in Irrtum führen. Denn jeder Beigeseller wird ja seine Kinder im unreinen Götzenglauben auferziehen wollen. Mein Herr, vergib mir meine Sünden und die Sünden meiner Eltern, die mich aufgezogen haben, und vergib all denen und erbarm dich ihrer, die in frommem Glauben zu mir kommen und mein Haus betreten. Vergib denn allen gläubig Männern und auch Frauen zu allen Zeiten, die Beigeseller und die Frevler aber, die magst du zu noch heftiger Strafe und noch tiefer ins Verderben führen. Barglaufig, ich danke dir. So ist das. Bei Nuh a.s., bei allen Propheten war das dasselbe. Es waren immer Leugner und Verleugner, und sie waren die Mehrheit. Und sie haben gegen den Propheten gekämpft. Und sie haben den Propheten sogar geschädigt und geschlagen. Somit Abraham sagt Allah Ta'ala im Koran im 29. Kapitel 16-17, und Abraham sagte zu seinem Volk, dient Allah und fürchtet ihn. Das ist besser für euch, wenn ihr es wüsstet. Ihr dient nur Götzen statt Allah und ihr ersinnt eine Lüge. Danach war die Antwort. Die Antwort seines Volkes waren nur die Worte, erschlagt ihn oder verbrennt ihn. Doch Allah errettete ihn aus dem Feuer. Und so wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch behandelt. Diese Wahrheit und das Licht der Wahrheit kommt trotzdem an. Und wir sehen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit 30 Personen angefangen hat, und heutzutage sind über 1,5 Milliarden Muslime auf dieser Planet. Wir müssen auch wissen, dass dieses Buch von Allah Ta'ala, dass dieses Buch am meisten auf der Erde gelesen wird. Das ist das Buch, das am meisten auswendig gelernt wird. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie man in der Biografie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, er war ein Mann, ein einfacher Mann, ein Hüter. Und danach war er Händler, der nicht schreiben konnte und nicht lesen konnte. Er war in einer Zeit, wo die Sprache so hoch entwickelt war, dass die Menschen nicht nur normal reden, dass sie mit Gedicht sprechen. So in einem Niveau, dass die Menschen miteinander mit Gedicht sprechen. Auch wenn die Stimme Streit zwischen ihnen haben, dann streiten sie auch mit Gedicht. So war die Sprache in Mohammeds Zeit. Und da kam der Koran. Die Dichter waren sprachlos. Sie sagen, das ist ein Unmöglicher. Das kann nicht menschlich sein. Es ist entweder ein Zauber. Wir hören was anderes, aber er zaubert uns. Aber das ist die Wahrheit. Sie waren gewundert, was das von Hochsprache ist. Der Koran und der Rhythmus des Korans zum Beispiel, jede Verse hat eine Endung. Und diese Endung wird behalten in den ganzen Kapiteln. Und damit sagt uns Allah Ta'ala vieles, vieles Gesetzte, und er zeigt uns die Wahrheit und er redet viel mit uns, und dieselbe Endung wird betrachtet und wird immer behalten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich lese und dann hören Sie die Endung des Korans. Allah Ta'ala sagt zum Beispiel, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. Und so geht das Kapitel mit dieser Endung, und das ist was gar nicht Einfaches. Das ist was sehr, sehr schwer für einen Dichter, dass er sowas tut. Allah Ta'ala sagt, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Und so geht's weiter. Das ist ein Wunder für dich. Und nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern in allen Bereichen des Lebens. Auch im wissenschaftlichen Bereich, heutzutage und nach 1400 Jahren, entdecken wir viele Wahrheiten, die das Wissen heutzutage erfunden hat. Beispiele von dem Koran. Wir wussten von Anfang an, vor 1400 Jahren, viele Sachen, die heute das Wissen erfunden hat mit vielen Milliarden Dollar. Zum Beispiel, bis 19. Jahrhundert glauben die Wissenschaftler, glauben die Mediziner, dass der Mensch in diesem Sperma, in dem Sperma gebildet wird. Es ist ein kleiner Mensch, in der Mitte, in dem Sperma, in dem Kopf von dem Sperma. So ein kleiner Mensch. Er hat zwei Hände, aber klein, und zwei Füße klein, und einen kleinen Kopf. So denken sie bis 19. Jahrhundert. Erst nach 19. Jahrhundert, dann sagen sie, nein, stimmt nicht. Es gibt eine Eizelle, es gibt ein Sperma, dann passiert, und dann gibt die Etappen, so viele Etappen. Allah Ta'ala hat uns das im Koran so deutlich und so ausführlich erklärt. Was in den ersten 40 Tagen passiert und was in den zweiten 40 Tagen passiert und was auch in den letzten Monaten passiert. Genau. Erstens, wie ein Tropfen, ja? Ein Wassertropfen. Ein Nutzer. Wie heißt Nutzer auf Deutsch? Ein Tropfen. Ja, wie ein Tropfen. Und dann wie ein gekauktes Fleisch. Und dann kommen die Knochen. Nach den Knochen kommt das Fleisch. Und so geht's weiter. Und so eine genaue Beschreibung auch von den Überlieferungen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vor 1400 Jahren. Heutzutage haben die Wissenschaftler von den Meeren festgestellt, dass es zwischen verschiedenen Meeren, wie zum Beispiel Atlantikmeer mit Mittelmeer, dass es ein trennbares, unsichtbares, trennbares Wand gibt. Und die Fische oder die Pflanzen, die in diesem Meer leben, sie können nicht hier leben. Der Salzprozent in diesem Meer ist nicht wie dieser Salzprozent von diesem Meer. Und so geht's weiter. Und Allah Ta'ala sagt uns so genau im Koran, in Surat Ar-Rahman, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Er hat die Meere gemischt und zwischen ihnen ist eine trennbare Wand, damit kein Meer den anderen gewinnt. So sinngemäß. Sinngemäß heißt es. Und Allah Ta'ala hat uns viele Zeichen in dem Koran gegeben, außer diese Zeichen. Wir wussten auch vor 1400 Jahren, aber die Muslime haben geschlafen vielleicht. 1400 Jahre wussten wir, dass der Mond, das Licht, was wir in dem Mond sehen, das ist nur eine Spiegelung. Und das, was in der Sonne ist, das ist ein brennendes Licht. Allah Ta'ala sagt, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. Er ist derjenige, der die Sonne als glühendes Licht gemacht hat und der Mond als Spiegelung dieses Lichtes. Aber hier zeigt uns Allah Ta'ala sein Zeichen in diesem Buch. Und immer entdecken wir Zeichen. Im wirtschaftlichen Bereich. Ein System für sich. Der Koran, und mit dem Koran wurde Jahre und Jahre lang in der Geschichte des Islams, wurde damit regiert. Und die Gemeinde, die muslimische Gemeinde war so hoch entwickelt. Heute, leider, wurde der Koran hinter den Rücken geschmissen von den Führungen. Und was wir haben, das ist. Der Koran ist auch ein Wunder im politischen Bereich. Es ist auch ein Wunder im sozialen Bereich. In der Erziehung, Verhalten gegenüber den Eltern, Verhalten gegenüber der jünger ist und der älter ist und so viele Sachen, die im Koran sind, die uns und unsere Kinder erziehen. Das ist ein Wunder und das ist die größte Wunder von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Muhammad, Allahs Heil und Segen auf ihn, hatte auch Wunder und sogar größere Wunder als alle Propheten, die vor ihm waren. Weil jeder kann kommen und behauptet, dass er ein Prophet ist. Dann sagen die Menschen, zeig uns. Zeig uns, dass du ein Prophet bist. Wie? Mit einem Wunder. Etwas, was gegen Natur läuft. Wir haben in dem Koran und in der Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Sie wissen, die Muslime haben zwei Quellen. Der Koran und sogenannte Sunnah. As-Sunnah, das sind die Überlieferungen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der einen Teil ablehnt, er ist noch nicht Muslim. Man wird erst Muslim, wenn man die beiden Quellen betrachtet und daran fest glaubt. Und Allah Ta'ala hat uns auch diese Wunder in Surat al-Isra, in Surat al-Rum, glaube ich. Allah Ta'ala hat gesagt, اقتربت الساعة وانشق القمر. Die Stunde ist nah und der Bund ist gespalten. Das ist in einer Zeit, wo die Ungläubigen von Mekka zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, gib uns, zeig uns, dass du ein Prophet von Allah bist. Und er hat Allah gebeten und dann zeigte er auf den Mond und der Mond wurde in zwei Teilen gespalten. Was haben sie gesagt? Haben sie geglaubt? Nein. Sie haben gesagt, du hast unsere Augen gezaubert. Du bist ein Zauberer. Und dann kamen die Karawanen, die unterwegs waren, Richtung Mekka. Am nächsten Morgen kamen die Karawanen an und sagten zu den Leuten, als erstes, habt ihr das gesehen, was wir gestern in der Nacht gesehen haben? Wir haben gesehen, dass der Mond in zwei Teilen gespalten war. Und dann haben sie gesagt, Mohammed hat die ganze Menschheit gezaubert. Immer verleugnen sie. Das ist ein großes Wunder. Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat, genauso wie Moses, ein Wunder von Moses alaihi salam, dass er von den Steinen Wasser mit seinem Stock Wasser rausgeholt hat. Kam Wasser raus. Die Kinder Israel wollten trinken. Sie hatten Durst. Und er brachte Wasser von den Steinen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in einer Schlacht, wo viele tausende Gefährten mit ihm waren, Muslime in der Schlacht waren. Und dann hatten sie nichts zu trinken. Und dann haben sie gesagt, oh Muhammad, wir wollen Wasser. Bitte Allah, dass er uns Wasser gibt. Und dann hat er von seinen Fingern, nicht von den Steinen, sondern von seinen Fingern, das Wasser gegeben, dass alle diese tausende Menschen zufrieden waren und alle haben davon getrunken und es konnte noch mehr reichen. Das sind die größten Wunder von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat mehr als 30 große Wunder. Ja? Also Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist genauso ein Prophet wie die anderen. Ist genauso ein Prophet wie Abraham und alle anderen. Und er hatte auch Wunder. Und er hatte auch ein Buch. Und wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, er war ein ganz normaler Mensch. Ein bescheidener Mensch. Ein Mensch, der nicht nach Reichtum strebt. Er wollte nicht, dass er die Welt erobert, dass er der König der Welt wird. Nein, er wollte eine Sache. Dass die Menschen die Wahrheit hören. Dass die Menschen wissen, dass es einen Schöpfer gibt, der von ihnen will, dass sie ihm dienen. Ein Beispiel. Er hat einen Gesandten zu dem Bahrain, das war ein Königreich, geschickt. Und er kam zu dem Bahrain-König und er hat ihm den Islam gegeben und der König von Bahrain ist Muslim geworden. Und dann ist er auch als König geblieben. Er hat seinen Stuhl behalten. Der Islam wollte nicht Stühle. Er wollte nicht diese Führung, sondern er wollte, dass die Menschen von Feuerhölle gerettet werden. Ja, liebe Besucher, wir müssen daran denken, dass es, wie der Islam sagt, dass wir Menschen in einer Zeit befinden, dass wir uns in einer Zeit befinden, die vorübergehend ist. Wir befinden uns wie in einer Brücke. Unser Ziel ist das Jenseits. Was ist 60 Jahre, 70 Jahre? Ist das viel? Und dann stirbt man. Wozu war das Leben? Die Tiere, sie essen und trinken und schlafen und heiraten und spielen. Wenn wir Menschen das Gleiche machen wie sie, was unterscheidet uns von ihnen? Wir haben einen Verstand. Allah hat den ganzen, allen Menschen Verstand gegeben. Wer keinen Verstand hat, der wird nicht von Allah bestraft. Die Verrückten werden im Jenseits zu Allah kommen. O Allah, bestrafe uns nicht. Wir hatten keinen Verstand. Die Kinder haben uns beschimpft und sie haben uns geschlagen. Ich habe nur auf Straße geschlafen und ich war nicht da. Allah Ta'ala bestraft nicht solche Menschen. Aber derjenige, der Verstand hat, er sieht die Zeichen Allahs, er sieht den Himmel, er sieht die Erde, er sieht die Erschaffung um ihn. Er muss Gedanken machen. Warum bin ich hier? Warum bin ich erschaffen? Wozu? Wenn ich 60 Jahre alt lebe, ich arbeite die ganze Zeit oder vorher gehe ich in die Schule und studiere ich und bekomme ich ein Diplom und arbeite ich zur Rente. 63, Sie wollen das bis 68 jetzt machen. 63 Jahre alt. Und dann hat er das geschafft. Jetzt beginnt er das Leben. Vorher war er beschäftigt. Jetzt beginnt er sein Leben zu leben. Und dann in ein paar Jahren stirbt er. Er hat gespart. Er hat ein paar tausende Euro gespart und er hat ein Haus gekauft, als er 60 Jahre war oder 70. Und dann ist er gestorben und er hat das Haus für seine Kinder gelassen. Und sie haben davon was. Sie leben davon glücklich. Und er hat 60 Jahre Mühe gegeben. Und wenn der Tod nähert, wisset genau, wenn der Tod nähert, dann bedauert der Mensch. Der Gläubige oder auch der nicht an Allah geglaubt hat und nicht an Jenseits geglaubt hat, der bedauert das. Und er sagt, قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. O Allah, bringe mich zurück, nur für ein paar Tage, dann tue ich gut, dann mache ich das Gute. Was sagt Allah Ta'ala? كلا كلا إنها كلمة هو قائلها. Keineswegs. Das ist ein Gesetz von Allah Ta'ala, dass jeder Mensch eine Zeit lebt, dass jeder Mensch eine befristete Zeit lebt. Und Allah hat uns eine Chance gegeben. Er hat uns 60, 70 Jahre gegeben. Und er hat uns damit geholfen, indem er uns seine Zeichen auch zeigt. Gucken wir heute jetzt in dieser Zeit die Bäume. Der Herbst fängt an. Die Bäume werden langsam trauriger. Und sie werden schwarz aussehen. In ein paar Tagen werden sie schwarz aussehen. Tod. Tod. Nach dem Winter und dann kommt Frühling und dann kommt das Leben. Kommt das Leben. Grün. Schöne Farbe. Als ob sie lächeln würden, die Bäume. Das ist ein Zeichen, das uns sagt, Allah, der das Leben zu den Bäumen gibt, er kann die Menschen auferstehen. Er kann die Menschen auferwecken. Und deswegen kam ein Araber, ein nicht-muslimischer Araber zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er lachte ihn aus. Und er brachte mit ihm einen Knochen, der zerfallen wurde. Und er hat ihm gesagt, O Muhammad, meinst du, dass dein Herr diesen zerfallenen Knochen lebendig macht? Dann kam die Offenbarung vom siebten Himmel. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Das heißt sinngemäß, der Mensch hat uns ein Beispiel gegeben und er hat seine eigene Erschaffung vergessen. Er sagte, wer macht die Knochen lebendig, nachdem sie zerfallen sind? Sprich, O Muhammad, sprich. Derjenige, den sie zum ersten Mal erschuf, er kann sie doch lebendig machen. Wenn er sie erschaffen hat, er hat die Macht, dass er sie erschaffen hat. Wieso wunderst du dich, dass er sie wieder lebendig macht? Wenn ich der Hersteller bin von diesem Walkman und dieser Walkman geht kaputt eines Tages, wenn ich weiß, wie die Herstellungsprozesse sind, dann können Sie mir nicht sagen, ich kann nicht nochmal einen Walkman herstellen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Allah Ta'ala hat was viel schwieriger als wir, als unsere Erschaffung erschaffen. Gucken Sie die Himmel, wie breit und wie weit ist dieser Himmel. Wie viele Sonnensysteme. Heute sagen uns die Astronauten, es gibt Millionen und Millionen von Sonnensysteme in diesem Himmel. Allahu Akbar. Wer hat das erschaffen? Das Wissen heutzutage und das logisch sagt, nichts schafft nichts. Nichts schafft gar nichts. Allah Ta'ala hat das alles erschaffen. Und wir müssen daran denken. Wir haben eine Verantwortung auf dieser Erde. Wir leben in dieser Erde. Und wir müssen nicht unsere Zeit verlieren. Denken wir daran, dass der Tod kommt, dass der Jenseits kommt. Im Jenseits, wo alle Menschen weinen und Angst haben. Was kommt zu mir zu? Auf mich zu? Was kommt jetzt? Werde ich von den Gewinnern sein? Oder werde ich von den Verlierern? Wo gehöre ich? Im Paradies oder in der Hölle? Die Menschen warten und warten auf ihre Rechnung. Und wir werden alle zur Rechenschaft gezogen. Und Allah hat mit uns zwei Engel erschaffen. Einer schreibt die guten Taten und einer schreibt die schlechten Taten. Denk daran, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst. Das ist eine wahre Sache. Was alle Menschen in der Zeit von Mohammed, viele Menschen von Mohammeds Zeit verleugnet haben. Denken wir daran, bevor der Tod kommt, bevor du keine Chance mehr hast, bevor du keine Minute Zeit hast, du sagst ihm, lass mich bitte nur eine Minute, dass ich mich bedauere, dass ich wieder auf den Weg Allahs zurückkomme, dann sagt er, nein, nein, es ist schon vorbei. Denken wir daran. Und der Islam, die Hauptbotschaft des Islams, dass er uns zeigt, es gibt einen Tag der Auferstehung. Glaubt an Allah. Dient Allah. Das ist die Botschaft. Und damit erinnere ich mich und ich erinnere alle Gäste, die hier unter uns sind. Zurück zu den Wundern von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde auch in einer Nacht zum siebten Himmel emporgehoben und zur Aqsa-Moschee in Jerusalem und wieder zurück in einer Nacht. Und mit Beweise. Er hat ihnen sogar die Strecke gezeigt. Und was war auf der Strecke? Kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema. Und das ist Thema Jesus im Islam. Wie sieht der Islam Jesus? Jesus ist ein Prophet von Allah Ta'ala, ein Diener Gottes, der geehrt ist, der von Allah Ta'ala, der ausgewählt wurde. Ich habe für Sie ein paar Ayaten ausgewählt. Bevor der Sheikh uns die Ayaten liest, möchte ich eine Ayah in das dritte Kapitel des Korans, wo Allah Ta'ala uns ein bisschen über Jesus erzählt. Allah, der Erhabene, sagt, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهِ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم الله erhabene sagt sinngemäß und damals sprachen die Engel O Maria siehe Allah hat dich auserwählt und gereinigt und erwählt vor den Frauen der Welten O Maria, sei vor deinem Herrn voller Andacht und wirf dich nieder und beuge dich mit den dich Beugenden. Dies ist eine der Verkündigungen des Verborgenen, die wir dir offenbaren, denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Lösröhrchen warfen, wer von ihnen Maria pflegen sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Damals sprachen die Engel: O Maria, siehe, Allah verkündet dir ein Wort von ihm. Sein Name ist der Messias, Jesus, der Sohn der Maria, angesehen im Diesseits und im Jenseits. Und einer von denen, die Allah nahestehen. Und reden wird er in der Wiege zu den Menschen und auch als Erwachsener. Und er wird einer der Rechtschaffenen sein. Sie sagte: Mein Herr, soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührte? Er sprach: Allah schafft ebenso, was er will. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm: Sei, und es ist. Und er wird ihm das Buch lehren und die Weisheit und die Tora und das Evangelium und wird ihn entsenden zu den Kindern Israels. Sprechen wird er: Seht, ich bin zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn gekommen. Seht, ich erschaffe für euch aus Ton die Gestalt eines Vögels und werde in sie rauschen, und sie soll mit Allahs Erlaubnis ein Vögel werden. Und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis lebendig. Und ich verkünde euch, was ihr esset und was ihr in euren Häusern speichert. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Der Scheich liest uns von einer Sura, von einem Kapitel, die heißt Maria. Und er liest uns, wie Allah Ta'ala die Geschichte von Jesus im Koran erzählt hat. Bitte schön, Achim. Gedenke auch Mariens in dem Buche, die sich zurückzog von Familie und den Leuten zu einem Ort nach Osten hingelegen. Und einen Vorhang nahm sie sich zum Schutze vor der Leute Augen, und unseren Geist, den sandten wir zu ihr hinab, und er erschien ihr als ein junger Mann, dem schöne und vollendete Gestalt gegeben. Und zitternd flüstert sie: Ich nehme meine Zuflucht zum Erbarmer. Komm mir nicht nahe, wenn du wahrhaftig gottesfürchtig bist und des Erbarmers möchtest du gedenken. Der Engel sprach: O fürchte nicht, ich bin ja nur ein Bote deines Herrn, auf dass ich einen reinen Sohn dir schenken möge. Sie rief: Wie soll ich einen Sohn denn haben können, wenn mich bis jetzt kein Mann berührte und mit keinem habe ich gelegen? Der Engel sprach: Doch hat dein Herr es so befohlen, und leicht ist es für mich, so sprach dein Herr, dir einen Sohn zu geben, auf dass wir ihn zum Zeichen für die Menschen machen mögen, alleinig nur aus unserem Erbarmen. So ist die Sache fest beschlossen und entschieden. Und so wurde sie denn mit ihm schwanger, und als die Stunde der Geburt sich nahte, da hat sie sich zu einem Ort geflüchtet, weit von Mensch und Haus gelegen. Die Wehen ließen sie am Stamme einer Palme Zuflucht suchen. Dort klagte sie: O, wäre ich eher doch gestorben, als dass ich diese Scham erlebe. O, wäre ich doch nie geboren worden. Da rief er, den gerade sie geboren, von unter ihr: O, klage nicht und sei nicht traurig. Sieh, ein Wasser ließ dein Herr zu deinen Füßen aus dem Boden fließen. Und schüttle nur den Stamm der Dattelpalme, und saftig reife Früchte werden auf dich niederfallen. Und iss davon und trink, und lass dein Auge ruhig sein und freudig. Und wenn du einen Menschen triffst, der dich um meinetwegen fragt, dann sag ihm nur: Ich gelobte dem Erbarmer einen Tag zu schweigen, so darf ich denn mit niemandem am heutigen Tage reden. Als sie zurück zu ihren Leuten kam, das neugeborene Kind in ihren Armen, da riefen sie, als sie den Knaben sahen, Maria, sag, was hast du da getan? Mit wahrlich schamlos Tat bist du zu uns gekommen. Weh dir, du Schwester des Harun, dein Vater war ja doch kein Mann von losen Sitten und deine Mutter ist auch keine Buhlerin gewesen. Maria jedoch wies nur auf den Knaben, als ob denn dieser ihnen Antwort geben werde. Da riefen sie, sag, sollen wir etwa diesen Neugeborenen fragen, den wir als Wickelkind hier sehen? Kannst du uns selber keine Antwort geben? Klein Jesus sprach dazu den Leuten, ich bin ein Knecht Allahs. Die Schrift hat er mir in die Hand gegeben und zum Propheten hat er mich berufen. Er machte mich gesegnet, wo immer ich auch sei, und in allem, was ich tue und sage. Dazu noch hat er mir befohlen, die Gebete einzuhalten und die Armensteuer zu entrichten, solang ich lebe hier auf Erden. Und er befahl mir, meine Mutter liebevoll zu ehren. Er wird mich auch nicht stolz und herrisch gehen lassen hier auf Erden. Und Friede sei mit mir zu allen Zeiten, am Tag, da ich geboren ward, am Tage, da ich sterben und am Tage, da ich wieder auferstehen werde von den Toten. Dies ist Jesus, der Maria Sohn, der die Wahrheit ist, in der sie ihre Zweifel haben und über die sie sich noch immer streiten. Allah steht es nicht an, sich einen Sohn zu nehmen, erhaben ist er ja darüber. Wenn er entscheidet und bestimmt, so sagt er nur, es sei, und es ist so dann. Und Jesus sagte ihnen, Allah ist mein und aller und euer aller Herr, so sollt ihr denn auch ihm allein nur dienen. Das ist ein gerader Weg, den uns Allah befohlen hat zu gehen. Doch die verschiedenen Parteien, die sie waren, sie haderten und stritten miteinander über diese Wahrheit. Drum wehe allen Leugnern, wehe ihnen, wenn der Gewalttag erscheinen wird und alle sie an einem Ort versammelt werden, um Rechenschaft zu geben. Ich danke dir, Bruder. Ich gucke gerade die Uhr, die Zeit rennt und ich habe einen Vorschlag, und zwar, es ist schon jetzt Gebetszeit für uns und wir werden hier vorne beten. Unsere Gäste können hinten sitzen und uns auch gucken, wie wir beten, wie die Muslime beten, wie ist das Gebet, und ich möchte auch eine Einleitung dafür machen. Wir haben 5 Gebetszeiten und das ist jetzt Nachmittagsgebet. Dieses Gebet enthält 4 Abschnitte, das sogenannte Raka'a. 4 Abschnitte, das ist in 10 Minuten zu erledigen, und da stehen wir hinter einem Vorbeter, und wir beten hinter ihm. Und wir machen das Gleiche, wie er macht. Und wir sind in der Zeit in Verbindung mit Allah Ta'ala, und das, was die Seele auch braucht. Und das ist die Ernährung unserer Seelen. Und das ist genauso wie der Körper. Wenn der Körper Hunger und Durst hat, dann muss man was zu essen geben. Das ist die Seele. Wir werden mit Allah Ta'ala sprechen und um Vergebung beten und alle Bittgebete. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, die Muslime näher zu sehen, wie sie beten, wie sie ihre Gebete verrichten. Danach möchte ich gern nochmal mit euch hier sitzen, damit wir, wenn Sie Fragen haben, vielleicht können Sie das überlegen und schreiben jetzt in der Zeit, wo wir beten. Wenn Sie Fragen haben, dann können wir das beantworten. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit mit uns. Wir haben jetzt die Hälfte unserer Zeit verbracht. Also nach dem Gebet treffen wir uns wieder. Dankeschön für Ihre Zuhören und bis zum nach dem Gebet. Inshallah.